verehrliche Versammlung, ich habe das innige Vergnügen, Ihnen meine jüngste Angetraute vorzustellen, die bislang als Frau Schneidermeisterin nicht voll auf Gelegenheit fand, ihre Reize vor Ihnen zu entfalten. Betrachten Sie sie jetzt in ihrer ganzen Schöne. Oh, sie weiß es zu schätzen, vor einer so kunstverständigen Gemeinde sich verneigen zu dürfen. Die in gebührende Distanz verzogene Gattin aus erster Hand ist neuerdings eine zu hoch und edel gepaarte und verbleibt es bis zu neuen Begebenheiten. Die Moral daraus zu destillieren, übermache ich den Damen. Was, sagt ich, neue Begebenheiten? Wiederholt sich nicht alles und im ewig gleichen Kreise. Wer siegt, wer fällt und wer behält zuletzt sein Recht? Der auf sich selbst gestellt, dem Herzen nach im Hirne wach, den geraden Weg erwählt. Der sich begnügt, wenn's ihm geglückt, die Selbstheit sich zu wahren. Der auch geflickt sich niemals bückt, ich hab's an mir erfahren. Die Wahrheitswurzel hiervon zu ziehen, überlasse ich den Männern und zumal den Herren Kunst- und Zeitungskritikern, meinen wohlgesinnten Richtern. Meine Damen, meine Herren, gute Nacht.